Das letzte Mal bei Creamspeak. Unsere beiden Helden, Doppelagenten und Podcaster extraordinär, sahen sich ihrer bisher größten Aufgabe gegenüber. Nach einem inszenierten Attentat, gefangen auf einer zu einem Hotel- und Kongresszentrum umfunktionierten Raumstation, die jeden Moment drohte, auf die Oberfläche des Mars aufzuschlagen, verfolgt von blutrünstigen Zombie-Androiden, die ihn nach Leib und Leben trachteten, in einem Kampf um die Zeit und... Herrgott, hört der Satz nochmal auf? Wer hat den Scheißdreck hier geschrieben? Kommt hier auf den letzten Drücker und legt mir so ein Skript auf die Pizzaschachtel geschrieben ja hin. Also, okay, also die beiden Idioten sind von Zombies umzingelt im Fahrstuhl. So, ich mach jetzt Feierabend. Bei wem lasse ich jetzt hier den Parkschein abstempeln? Wie, das Parkhaus hat schon geschlossen. Was ist das denn für ein verdammter Saftladen hier? Wisst ihr was? Ich will jetzt meine Gage haben und Bitcoin? Wollt ihr mich verarschen? Machu, es werden immer mehr. Was sollen wir nun tun? Das war's, Mann. Das war's. Warte. Wer ist das? Mein Name ist Detective Dex. Dex Machina Doodleslong. Und ich bin hier, um sie zu retten. Yippie-ki-yay, Motherfucker. Nein, halt. You're gonna need a bigger boat. Fuck, auch nicht. Hier, Dienstbuch. One-Liner für alle Fälle. Doodleslong, also... Die Androiden, ne? Ich glaube, wir sollten so lange... Ja, ich hab's ja gleich. Hier, Mars-Androiden. So, I'm too old for this shit. Ach, das passt ja gar nicht. Wer schreibt denn diese Bücher? Was ist mit Here's Johnny? Ist ja auch... Hier, I've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Oder, Toto, ich hab das Gefühl, dass wir nicht mehr in Kansas sind. Ruhe jetzt, verdammt. Ich muss mich konzentrieren. Möge die Macht mit euch sein. Ruhe. Good morning, Vietnam. Spiel's nochmal, Sam. Adrian! 5 Minuten später im Raumschiff. Das war eine verdammt knappe Kiste. Zuhlding hat mich geschickt. Er dachte sich schon, dass ihr beide Hilfe brauchen könntet. Ihr habt die Koordinaten des Space ISIS Hauptquartiers? Ja. Jupp. Okay, wir machen das jetzt so. Ihr setzt mich beim nächsten Stern ab und fliegt sofort, ohne Umwege, dahin. Uns rennt die Zeit davon. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis der inszenierte Anschlag auffällt. Wir brauchen die Identität des ISIS-Anführers. Herzlich willkommen zu Creamspeak, Ihrem Space-Podcast von nun an mit Gästen. Und unser erster Gast, the one and only, Mr. Ruben Richthammer in der Rolle des Detective Dex Machina Doodleslong. Ruben, willkommen bei Creamspeak. Erstmal danke für die Rettung. Es war letzte Sekunde wieder. Fanatisch. Ja. Es war eine fanatische Rettung und wir danken dir vielmals. Ja, hey. Lieber Ruben, erzähl uns mal ein bisschen von dir. Erzähl mal, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Denn wie wir wissen, Humor muss immer in einen Kontext eingebettet werden. Und du könntest jetzt zum Beispiel Schlitzaugen sagen und jeder wird sich denken, der ist ja nur so jemand wie der Oettinger. Aber wenn jetzt herauskommt, dass du eigentlich vielleicht selber Asiate bist, dann ist das ja ganz anders. Oder wenn jemand zum Beispiel einfach wüsste, dass du eigentlich ein ganz lieber Kerl bist. Deswegen versuch uns mal davon zu überzeugen, wie lieb und wie cool du bist, damit du gleich die fiesesten Witze reißen kannst. Ja, wie cool bin ich. Ja, sag uns mal, also auf einer Skala von 1 bis 10, ja, 12. Aber Gut, das ist schon mal etabliert. Ich lese mal vielleicht was aus deiner Twitter-Biografie vor, um dass wir uns was vorstellen. Oh, fuck. Also, Ruben, ich habe hier übrigens noch einen Post aus Knuddels gefunden, den du vor 6 Jahren geschrieben hast. Unter welchem Account, der All Night Long? Oder manchmal habe ich das Alter auch ein bisschen. Und, there we go, Pedophilia. Direkt verlaufen. Manchmal habe ich das Alter auch ein bisschen hochgestellt. Weil, okay, ich habe eine Frage an euch. So, und zwar. Wie heißt es und ist es strafbar, ja? Wenn man sich jetzt ein Bild von sich selbst anguckt, wie man noch selber ein Kind war, ja? Das wurde doch bestimmt schon mal bei BuzzFeed besprochen, oder? Und das sexuell anziehend findet, also so eine autoerotische, pädophile Ader. Wie ist das strafbar? Und Max, du bist Psychologe. Ruben, vielleicht steckst du noch mehr drin als wir. Weil du vielleicht noch, weil die Kinder mit dabei noch frischer sind. bei uns ist da so ein Sepia-Filter drauf und dazu kann keiner. Also Hatte ich mein Alter angemerkt übrigens? Ach so, genau. Ruben ist 55 ist das, Jahre alt. Und auf Knuddels bin ich 55, im Bilder ein bisschen weniger. Und er ist quasi ein umgedrehter Benjamin Button. Was? Gesundheit. Also normal. Basically er ist einfach nur 45 Jahre alt. Okay. Ja, Ruben ist 17 Jahre alt. Ist das richtig oder falsch? Ja. Also auf dem Ausweis ein bisschen mehr, aber ich bin 17. Ach so, aber bei den auf dem 55-Jährigen. Es kommt stark auf die Situation an, ja. Wie alt ich bin. Also es zahlt sich ja auch meistens besser, man wird besser bezahlt, wenn man sagt, dass man 17 ist. Und dann wären wir auch schon gleich in unserem Thema drin. Nämlich Gender. Was? Nee, es ging nicht um Geschlecht. Oh, okay, nein, sorry. Dann warten wir noch mit dem Thema und versuchen Ruben jetzt einmal kurz die Gelegenheit zu geben, seinen 5-minütigen vorbereiteten Anfangsmonolog zu halten und uns zu erzählen, wer er ist, was er macht, wohin er geht, woher er kommt und was das alles bedeutet. Okay, die Musik die läuft Bühne schon? Hat die Musik, die Musik läuft, läuft schon. Richthammer. Ja, wir spielen jetzt gleich lockeren Jazz ein. Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer da draußen. Die können uns nicht sehen, Ruben. Ruben, die wie? Können uns nicht sehen. Hast du deine Webcam nicht an, Maschu? Ich dachte, wir sind im Livestream. Ich hatte mich geschickt. Ach Gott, sagtest du vorher. Also, wieder in die Podcast-Falle getappt. Das ja. ist, ne? Das die lautlosen Killer-Podcasts. Genau. Also, ich habe da auch gedacht, zwei ältere Leute haben mich angeschrieben. Bei mir ist das bisher immer so gelaufen. So gehen die besten Lebensgeschichten los. Mit Webcam, also bei älteren Leuten immer mit Webcam. So kenne ich das jetzt von mir. Genau. Ohne. Es steht in der Knuddels-Netikette so. Ja. Wir haben mich einfach auf Twitter angeschrieben, Bock auf CS. Ich muss übrigens sagen, ich war nie bei Knuddels. Das war wirklich nach meiner Zeit. Als ich war bei Knuddels. Und mich hat der Name Knuddels. Leute, das geht auch nicht klar. Damals, in den 90ern waren die Grünen auch mit Pädophilie und so. Das ist weniger weit weg, als man sich das gemeinhin so mal vorstellen mag. Das war eher der Bandit Cohn, der, glaube ich, in so einem Magazin geschrieben hat, dass es nichts Schöneres gibt als die Liebe zwischen einem Erwachsenen und einem Kind. Und das ist so, ja, genau. Es ist schon wirklich sehr, sehr eklig. Meine Damen und Herren, die Grünen, nächstes Jahr wieder zu wählen. mit der Legende Bandit Cohn. So, ich versuche uns jetzt mal aus der Falle hier raus zu Der Ruhm hat immer noch nicht gesagt, wie er eingestellt heißt. Ist. Zu Bandit Cohn. Achso. Ruben, wie heißt du eigentlich? Wie heißt du wirklich? Pass auf, jetzt nein, lachen wir die so aus dem Sack. Wir widmen uns jetzt unverfänglicheren Themen. Also, ich möchte einen Tweet zitieren. Ruben? Fragezeichen, Punkt. Richthammer, Ausrufezeichen. @heyRuben. Vor 2 Stunden. Vielen Dank. Geh mir nicht auf die Eier, Lena von Flixbus. Oh Gott, die Was Tante hat es damit auf sich? Schrecklich. Was also, ist da passiert? Was ist da passiert? Habt es ihr euch genau, über Tinder kennengelernt oder Badu? Und was? Ruben Flixbus. Und wie hat man eigentlich Platz auf der Toilette eines Flixbuses da in Team zu werden? Oder? Frag doch mal die Lena, wie viel Platz noch da. Ich frage mal die Lena, ich google die mal. Es gibt eigentlich zwei ganz schlimme Personen in meinem Posteingang. Also jetzt mit euch drei, aber zwei. Primär die Lena von Flixbus und die Tante von Foodora. Das sind eigentlich so die zwei Kern. Du scheinst nicht die einzige Stalking-Drama nicht die einzige Person zu sein, die Probleme mit Lena von Flixbus hat. Es gibt 3300 Search Results für Lena von Flixbus. Wer ist eigentlich Lena von Flixbus und wo kommt dieses Adelsgeschlecht überhaupt her? Alles klar, sorry. Das ist bestimmt auch wieder nur irgendein Typ, der einen Puff eröffnet hat und sich den Adelstitel gekauft hat. Genau. Wie der Typ von Sachsen. Wie bei Studio Anhalt. Braun. Okay, Ruben, erzähl uns die Story bitte. Ich will wissen, worum es geht. Genau, Ruben ermittelt. Vielleicht ist das die neue Rubrik. Ruben halt die Schnauze, wir müssen jetzt unseren Gast mal reden lassen. Komm, das ist komm, schlimm genug mit uns beiden. So, Ruben, bitte. Ja, folgendermaßen. Du bist ganz unbefehl. Du sitzt ganz lieb im Flixbus. Buchst dir eine Reise, die ja immerhin schon mal 5 Euro kostet für 5000 Kilometer. Das ist ja schon mal der erste Schlag, so teuer. Und dann hast du die gebucht und ein paar Wochen später schreibt dir die, wie hieß sie jetzt nochmal, Lena, glaube ich. Lena von Flixbus, genau. Lena von Flixbus. So ganz von und zu. Lena von und zu Flixbus, genau. I write it. Dir fast täglich irgendwelche E-Mails, dass du doch nochmal mit Flixbus fahren sollst und dass du auch am besten, keine Ahnung, zum Drive-In mit dem Flixbus fahren kannst, wenn du da noch Bock hast. Und am besten nach einer 9 Stunden Flixbusfahrt von Berlin nach Köln. So, Herr Busfahrer, könnten wir vielleicht nochmal beim Drive-Thru-Döner beim Pascha vorbeikommen? Ich hätte jetzt schon echt Bock. Aber diese Frage, ob du nicht irgendwo hinfahren willst, das hört sich ja schon sektenartig an. So von wegen, und wenn Ruben dann sagt, aber ich bin relativ glücklich da, wo ich gerade bin. Bist du wirklich glücklich, nein. Ruben? Bist du wirklich glücklich mit deinem Leben? Und schon bist du in so einem mit diesem kostenlosen Aura-Test von Flixbus. Lass uns rausfinden, welches Energielevel bist du? Wäre es zumindest halbwegs sinnvoll und die würde mir nach, keine Ahnung, alle 5 Wochen schreiben, dann wäre es ja was. Aber wenn du auf dem Weg von, keine Ahnung, Essen nach Frankfurt bist und du da schon 49 E-Mails hast, bevor du in Dortmund bist, dann ist es ein bisschen weird, wohin du dann fahren sollst. Und dann wird es irgendwie alle 3 Minuten auch nochmal um 1 Euro günstiger. Demnächst bekommst du auch wahrscheinlich einfach Geld, wenn du so ein Angebot von der Lena nutzt. Und dann lohnt es sich auch irgendwann aus dem Bus zu springen, weil einfach im Nebenbus die Reise 5 Euro günstiger wäre oder du sogar was zurückbekommst. Also du fährst quasi von Essen nach Dortmund und auf dem halben Weg sagst du, ja, wollen Sie vielleicht nicht nach Oberhausen oder ähnliches? Genau. Wenn Sie jetzt aussteigen, erhalten Sie das Flixbus-Nackenkissen und die dazugehörige Riechsalz. Und da sitzen dann quasi 50 Leute im Bus und sind alle total gestresst, weil die piep, piep, piep, piep, piep, es gehen die ganze Zeit E-Mails und SMS. Aber okay, gut, also wir halten fest, Lena von Flixbus ist wahrscheinlich eine von diesen neuen Bots oder so, beziehungsweise ein automatisierte Person, wo aber ein echter Name dran gehängt wurde, um das irgendwie menschlicher wirken zu lassen oder so. Und dann ist es halt auch wieder so ein... Ach, so echt? Ich hatte mich schon in sie verliebt. Ja, genau. Ja, sorry, dass ich jetzt den zarten Keim der Liebe erdrückt habe. Nee, aber ich glaube tatsächlich, also ich kenn's von verschiedenen Plattformen mittlerweile, das scheint so, dass der New Marketing, wahrscheinlich ist es so neu, ist es wahrscheinlich gar nicht, wahrscheinlich sogar schon von 2015, ich blamier mich jetzt total. Erzähl dass ich sage, mir mehr, Opa. It's the new E-Mail Marketing Thing. Ich ignoriere das ganz professionell, was mir an Beleidigung auch immer an den Kopf schmeißen magst. Also, ich glaube, das ist tatsächlich der neue Marketing-Trend, ist, dass du einfach an jede automatisch generierte Support-E-Mail oder Marketing-E-Mail, dass du einfach ein Stock-Image von einem freundlich lächelnden Callcenter-Mädchen irgendwie dranhängst und irgendwie sagst halt hier Lena von Spotify oder die, keine Ahnung, Annegret vom AfD-Hauptquartier. Fanshop, genau. Was auch immer. Ja. Also ich glaube, um noch eine andere Theorie reinzuwerfen, ich glaube, hättest du ihm das jetzt nicht kaputt gemacht, wäre der Ruben 1-2 Mal die Woche mit dem Flixbus gefahren und es wäre so eine total schöne wie Her, dieser Film. Ne? Und der fährt nur in dem Bus, um mit Lena Kontakt zu haben, immer hin und her. Und der Regen prasselt ans Fenster und er guckt aus dem Fenster raus und sieht seine Reflexion, weil es langsam dunkel wird und er denkt an Lena und sie schreibt und er schreibt zurück. Aber wie viele genau, andere Leute sitzen dann gerade da im Bus? Es ist aber so ein Phishing-Ding, weißt du? Und sie zwingt ihn immer dazu, noch mehr Geld zu investieren, um irgendwie die E-Mails. Genau. Es kostet nur 5 Euro, um jetzt auf diese E-Mail zu antworten. Und ich hoffe, wir können uns bald widersprechen. Aber mein Chef, ich muss während meiner Arbeit sein. Genau, ja. Und Ruben sagt, hey, aber möchtest du mir nicht mal fragen, wie es mir geht und so? Du, das würde ich super gern, aber du weißt, ich darf das einfach nicht. Ja. Ich würde, mit dir habe ich die beste Beziehung von allen Leuten, die im Flixbus sitzen, aber ich habe dich ja, okay. Ja. Ich bin übrigens auch mal im Flixbus gefahren, runter nach Bayern und ich bin 11-12 Stunden gefahren und neben Siehst mir du, und Lena, typ, Lena hat dir nicht geschrieben. Nee, Lena hat mir zum Beispiel nicht geschrieben und das heißt ja eigentlich schon, dass der Ruben erstmal ein extrem süßer, sweeter Boy ist, ja, den die AI sofort aufgegriffen hat. Genau. Und zweitens, ich saß in diesem Bus und neben mir und meiner Freundin, der Bus war voll, saß ein junger Künstler und er hielt sich wahrscheinlich für einen großen Künstler, einen Tänzer und hat die ganze Zeit unheimlich laut telefoniert und es haben mehrere Leute gesagt, ey Junge, es ist langsam gut, so ey, jetzt mal wirklich, ohne Spaß und es ging immer weiter und so, ja ey, die neue Choreo, ne, so, ja und dann machst du so und er hat dann auch so ein bisschen halb mitgetanzt, während er am Telefon erklärt hat. Und ich finde solche Sachen dann immer doch sehr lustig und lasse Leute gerne gewähren. Aber das passiert, wenn du im Flixbus bist. Entweder wirst du von einer künstlichen Intelligenz, einem Bot, fertig gemacht. Er zerstört dich innerlich. Ja? Oder du triffst auf fragwürdige Choreografen und Künstler. Traurige Sache, der Flixbus. Bleibt lieber zu Hause. Ja, nimm den Postbus. Verdammt, das gehört jetzt. Eigentlich ist der Flixbus und mein Fernbus ein Imperium inzwischen schon. Ist wahrscheinlich gar nicht mehr zusammen. Ja, alles gehört doch zusammen. Der Postbus hat auch Postbus nicht aufgehört? Ja, die wurden ja geschluckt. Jetzt? Die wurden geschluckt von Flixbus. Ach echt? Ja. Das heißt, es ist praktisch jetzt eins, alles. alles. Das war der, Lena alles übernommen. Vielleicht ist Lena dieses neue Skynet. Ja, das wäre mal. Vielleicht geht's damit los. Ja. Ach, shit. Okay, kriegen wir irgendwie den Sprung von künstlichen Intelligenzen, in die man sich verliebt, hin zu Prostitution, unserem Thema heute? Hm? Ruben, übernehmen Sie. Ja, was? Also, ja. Ja. Sorry, ich wollte nicht zwischen. Nein, du hast mich ja noch gar nicht unterbrochen heute. Das Segway könnte vielleicht ein bisschen schwer fallen, aber ja, das Prostitutionsgesetz betrifft mich jetzt nicht so arg, aber. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ihr habt euch wieder irgendwas ausgedacht und ich wollte wieder nur über lustige Katzenvideos reden und jetzt sind wir auf einmal wieder bei Prostitution. Was ist da passiert? Also, als Ruben und ich uns getroffen haben, ich mache das grundsätzlich immer so, zuerst über Prostitution zu sprechen, und rein zufällig war es beim Ruben genauso. Gut. Und dann, jetzt sitzt er hier in der Sendung. So. Ja. Also, für die Leute, die es nicht wissen, das Prostitutionsgesetz, um genauer zu sein, ich glaube, es ist das Freier-Gesetz, ne? Oder, Ruben? Mhm. Haben wir ein bisschen Intel auf die Sache? Ja, ich schaue mal gerade. Richtigst du mich? Okay, ich schaue mir das einfach ganz kurz an. Ich google mal ganz kurz, was du sagst, so nebenbei. Genau, Paragraph 232, also jetzt nicht Wort für Wort bei Google eingeben und dann abschicken. Es geht darum, dass gerade die Zwangsprostitution jetzt stärker verfolgt werden soll. Realistisch sieht es aber so aus, dass dieser Paragraph, der neu eingeführt wurde, der Paragraph 232, wohl kaum greift, da man als Freier schon sehr blöd sein müsste, um das dann zuzugeben. Es ist quasi dieses, okay, ich habe gesehen, dass die Frau höchstwahrscheinlich das Ganze nicht freiwillig macht, mit mir oder in ihrem Umfeld oder was auch immer, wo sie das tut, aber ich müsste dann quasi vor der Polizei zugeben und sagen, ja. Es ist quasi sowas, so eine selbst auferlegte Frauenquote. So eine, wir überlassen es dann den Konzernen selbst, ob und was für eine Frauenquote sie irgendwie einführen. Genau, ob was für eine Zwangsquote sie einführen. Genau. Sie kommen wollen. Und du müsstest dann quasi als Freier, der erwischt wird, quasi auch zugeben, ich hatte zu der Zeit der Tat, also im Coitus non interruptus, Ahnung davon, dass die Frau zwangsprostituiert. Das wäre doch überhaupt mal eine gute Neuerung. Sagen, wir schaffen die Strafverfolgung einfach komplett ab und ersetzen das durch eine freiwillige Selbstauskunft. Ja. Oder? Weißt du, dann können wir freiwillige Selbstkontrolle. Guck mal, wir haben doch die Situation jetzt. Weißt du, wir haben es ja versucht mit staatlicher Polizei und Gerichtsbarkeit und so weiter und so fort. Wir haben es versucht, dann passiert sowas wie Köln und alle beschweren sich dann doch. Also ich würde sagen, letzten Endes, wir können ja mal schauen, wie es ohne funktioniert. Weißt du? Einfach mal ein bisschen Einfach mal machen. Also ein Problem ist ja jetzt wirklich nicht unbedingt in der Prostitution und bei den Prostituierten zu suchen, sondern mehr in der Zuhälterkultur, die sich dort in den letzten 10.000 Jahren entwickelt hat. Wie konnte das nur passieren? Und wir standen einfach daneben. Where did we go wrong? Ja, genau. Ja, genau. Das Problem ist ja eigentlich, dass wir Zuhälter haben, Menschenhändler, und die es ja eigentlich nicht braucht. So. Und das andere Problem ist, dass die Frauen oder Männer, die sich prostituieren, also die Prostituierten, sich von der Polizei nicht unterstützt fühlen, auch mit solchen Paragraphen nicht, sondern mehr verfolgt. Die Frauen sind darauf angewiesen, diesen Job auszuführen, oder sie glauben das. Viele wissen ja auch gar nicht, ob sie in einer Zwangsprostitution sind, weil man irgendwann das Gefühl für Freiheit und Zwang verliert. Ja? Und dann... Wie wär's denn, wenn man diesen War on Drugs Approach, weißt du, wenn man so ein bisschen beziehungsweise den nicht und sagen so, was denn, wenn wir einfach mal Menschenhandel legalisieren, weißt du, raus aus der Schattenwirtschaft, das staatlich regulieren, steuerliche Abgaben drauf, weißt du, wirklich sagen, Menschenhandel, okay, ja, aber kontrolliert. Weißt du, so einfach, du nimmst den Kartellen ja die Grundlage, verstehst du? Das wäre genau dasselbe wie bei Marihuana auch. Das ist ein wunderbarer Punkt. Wenn man merkt, dass der Max etwas sagt und im Lachen am Ende so leicht quietscht, dann nur für die neuen Hörer, dann kann man meistens davon ausgehen, dass der Max es todernst meint. Und denn dieses Quietschen means Endorsement. Genau. Und genau. Ja, Ruben, genau, vielleicht sollten wir auch nochmal dazu sagen, wir haben jetzt wirklich ein großes Spektrum an Alter hier. Der Ruben ist 17, ich bin 30 und der Max ist irgendwo dazwischen. Und ich bin age fluid. Genau, sometimes age I'm fluid. 60 and sometimes I'm, you know, like a 60. Gibt es übrigens auch, ne? Wird auch drüber geredet. Ja. Deswegen the new century of pedophilia. Ja, wenn so, du, wenn wollen du, wir vielleicht ein bisschen über einer 16, wollen wir ein bisschen über Kinder reden. Mit Kinder reden. Das Spaßparadies für Pädophile. Kinder-Eden. Das ist dann wie so ein Ballpark bei McDonald's. Gott, die guten Ideen, die wir haben hier. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen über das Prostitutionsthema reden. Okay, ja, stimmt. Wir waren noch nicht, wir sind noch kein. Genau, denn gerade dieser Punkt, man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, man verbietet es komplett. So, man sagt, Prostitution wird jetzt unter schwerste Strafe gestellt, sowohl für Zuhälter als auch Prostituierte. Aber so eine grobe Einschätzung von euch beiden, wie würde das wohl funktionieren, würde das funktionieren? Wie meinst du, Verbot? Ja, genau, ein Verbot, ein rigoroses Verbot. So wie es sich quasi die CSU vorstellt. Naja, ihr wisst doch, der Seehofer, der hier vom Sakrileg der Ehe predigt und sagt, die Schwulen dürfen nicht heiraten, aber dann seine Frau betrügt. Ihr erinnert euch. Naja, dieses komplette Verbot ist eben die Frage, inwieweit sich das noch in die noch krassere Illegalität auswirkt. Mhm. Weil, genau. Keine Ahnung, doch, eigentlich schon Ahnung. Aber das ist halt irgendwie, es macht es halt irgendwie noch. Klar, das ist nämlich genau das Ding. Du drängst natürlich in die Schattenwirtschaft und hast noch weniger ein Auge drauf oder die Möglichkeit da rein überschauen als jetzt. Ist das gleiche Prinzip wie, keine Ahnung, die MPD ist ein Gehege für Vollidioten, aber du kannst sie halt nicht verbieten, weil da gehen die Vollidioten in den Untergrund. Ist auch so. Also passiert natürlich geduld, trotzdem, weil, aber ja. Ja, genau, ich denke mir da ein bisschen Realismus daran und ich denke, dass diese ganze Prohibition-Moonshiner-Nummer sich eher eignet, um das zu vergleichen. Genau, die Leute werden immer sich berauschen wollen, denn es geht ja nicht nur um Alkohol, auch um diesen War on Drugs, der eigentlich scheiterte, nachdem er eingeführt wurde. Und genau das Gleiche wird auch mit der Prostitution passieren. Denn es gibt, ich habe die Statistiken leider nicht mehr im Kopf, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie viel kann man auf Statistiken die zur Prostitution halten, ne? Wenn man, die man in der Emma liest. Genau. Ja, genau. Statistisch gesehen gehen 100% pro Sekunde Männer auf der Welt in Puff. Pro Sekunde 50 Mal. Genau. Und es geht ja eher darum, die gehen ja dann von Tür zu Tür und ich denke mal, so eine kleine Kleinsiedlung, ne, die klingeln, ja, hallo, wir sind von Spiegel Online und wollten, ne? Und da siehst du den Mann mit einem Kind auf dem Arm, die Frau steht daneben, alle grinsen, die kleine 5-jährige Tochter steht noch, ja, wir wollten fragen, waren Sie denn in der letzten Woche bei einer Prostituierten? Und genau, da kommen übrigens tatsächlich, da kann ich wieder halb psychologisches Halbwissen reinschmeißen, da gibt es nämlich dann so Effekte der sozialen Erwünschtheit, ne? Was gibst du dann wirklich an in so einer Geschichte? Das sind alles so Sachen, die man dann beachten muss bei Erhebung. Ich weiß, sowas weiß man nur, wenn man fast einen Bachelor in Psychologie hat. Wollte ich nur mal zwischendurch einwerfen. Ja. Andere Geschichte, wir leben ja auch im postfaktischen Zeitalter, also Statistiken sind sowieso vollkommen irrelevant. Deswegen würde ich gerne an dieser Stelle nochmal eine kleine Anekdote reinschmeißen, Stichwort Verbot und so. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, vor ein paar Jahrzehnten, ich möchte es nicht genau datieren, ob meiner Unwissenheit, war Heroin noch Hustensaft, mehr oder weniger. Das war ursprünglich mal, war das mal als Hustenmedikation angedacht. Und ich habe mal eine sehr interessante. Ne? Boah, das kann tatsächlich sogar sein. Es ist ja, glaube ich, so ein Derivat von Morphium. Und Koks, glaube ich, auch. Genau. Ich meine, Coca-Cola. ist immer noch gut. Früher, ist immer noch gut. Ne? Tut seinen Zweck immer noch. Nein, und ich hatte tatsächlich mal ein interessantes Seminar bei einem Typen in Biopsychologie. Und das war so einer von diesen Gandalf-mäßigen Dozenten, weißt du, die mal vorne stehen, einfach kaum tatsächlich so Lehrbuchstoff durchboxen, sondern die ganze Zeit immer nur so Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Also eigentlich so eins von diesen Go-To-Seminaren. Eigentlich so ein Podcaster. Genau, und der war irgendwie mal so ein Podcaster at heart, genau. Und der hat mal irgendwie eine Zeit lang in einer Klinik gearbeitet und meinte, ja, der Oberarzt und die ganzen Schwestern, die waren alle heroinabhängig. Aber die kamen halt, die saßen halt direkt an der Quelle. Das heißt, die waren jetzt nicht so abgebrochene Junkies, ne? Das waren halt einfach so top Chirurgen und so, haben sich dann irgendwie ihre Dosis sauberen Shit morgens reingeballert und dann haben die 9 Stunden am Stück durchoperiert. So, und das war alles, lief alles tipptopp oder so quasi. Und da hast du auch wieder denselben Effekt. In dem Moment, wo es halt outlawed ist und das quasi illegal ist und die Leute nur über Illegale, über den Schwarzmarkt rankommen, dann kommst du aus diesem gepanschten Shit, wo halt dann irgendwie, weiß nicht, Rattengift mit drin ist oder Kerosin, ich habe keine Ahnung, wie man das so macht. Und da sind wir auch wieder bei der Prostitution. Markus Söders Achselschweiß oder solche Geschichten. Genau. Und auch dann bei der Prostitution, du weißt ja nie, was drinsteckt. Rattengift oder Markus Söder Achselschweiß. Wahrscheinlich steckst du drin, aber was in ihr steckt, ist wahrscheinlich die Frage. Wenn man so wenn man zum richtigen Zeitpunkt in den Raum platzt. Ne? Okay, vielleicht sollen wir einmal kurz den Elephant in the Room ansprechen. Der Max ist einmal am Tag bei einer Prostituierten. Und, nein, ich selber persönlich. Dafür habe ich leider nicht das Geld. Boah, das stimmt auch. Das ist doch teuer, oder? Poor. Ja, ich glaube auch. Wie viel kostet, wir hätten so rein recherchemäßig vielleicht heute mal vor der Sendung gehen sollen. Also ich weiß, ich war zweimal im Pascha in Köln, aber nicht bei einer Prostituierten. Ich glaube, das ist irgendwas bei 50 Euro oder 100 Euro die Stunde. Irgendwie so um den Dreh bewegt sich das, glaube ich. Also eigentlich so wie bei einem Dachdecker. Also knapp unterhalb von Partybrüsten sind wir, glaube ich, unterwegs. Okay. Ja, genau. Pro Stunde. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich selber bin noch nicht in das zweifelhafte Vergnügen gekommen. Ich habe aber auch ganz ehrlich nicht dieses Bedürfnis. Und ich sage das so wertungsfrei, wie es eben geht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Menschen, die zu Prostituierten gehen, Schweine sind oder dass ich nichts von denen halten würde, sondern ich einfach für mich habe nicht das Bedürfnis für Sex oder einfach mal für körperliche Nähe, um das jetzt mal breiter zu fächern, zu zahlen. Genau, und aber ich meine, genau da bist du jetzt, glaube ich, auch schon an dem Punkt, zu sagen, es geht ja nicht darum, das Gewerbe an sich sozusagen zu verschmähen, ja, das wäre mir nämlich zu biblisch oder so, wobei ich weiß gar nicht, wie ist das, wahrscheinlich im Alten Testament waren die, egal, weiß ich auch nicht, ist nicht mein Metier. Nee, überzeugter Heide. ich habe hier überall so meine kleinen Ziegenschädel und so aufhängen. Nein. Was soll ich jetzt sagen? Ihr habt mich schon wieder total kirre gemacht. Ich wollte sagen, genau, es geht nicht darum, Prostitution an sich zu verschmähen oder so, sondern im Grunde genommen geht es doch darum, das ist genau dieses Ding, du willst auch nicht zu Primark gehen und, also weiß ich nicht, manche Leute wollen vielleicht zu Primark gehen und halt irgendwie Kinderarbeit fördern oder so. Ne? Es geht darum, das geht ja schon bei H&M, ne? Da muss man ja nicht ganz unten anfangen. Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil ich selber H&M-Sachen trage, genau. Aber machen wir es mal weiter. Also, die haben ja in den letzten Jahren schon einiges getan. Nein, so. Genau. Go green or go home. Go green or go home. Es geht ja darum, im Grunde genommen zu gucken, wie gibt es eine Möglichkeit. Es gibt ja auch Leute, die they totally want it, you guys. Nein, gibt's eine Möglichkeit, gibt's eine Utopie, in der wir es hinkriegen würden, Prostitution als ganz normales Gewerbe mit Sozialversicherung, mit Krankenversicherung und so weiter und so fort zu etablieren, wo ohne Menschenhandel und ohne Zwang. Darüber, und ohne Ausbeutung von Minderjährigen und weißt du, mit ganz damit normal. Damit hat ja die rot-grüne Regierung vor Merkel angefangen, ne? Mit genau. Sozialversicherung, Krankenversicherung für Prostituierte als Berufsstand. Aber es geht ja jetzt wirklich erstmal auch um die knallharte Zwangsprostitution, ne? Wenn man jetzt einfach mal denkt, okay, aber Zwangsprostituierte, zum Beispiel jetzt einfach aus Osteuropa, sind einfach für den Freier und für den Zuhälter günstiger. Und, klar, ja, das so, ist ja auch, das, ne? Das, ist ja auch das Problem. Du kannst ja auch, also wie viel bringt das, wenn du jetzt in Deutschland irgendwelche Regularien einführst und die Leute dann einfach mal eben über die polnische Grenze oder so? Ja. Ne? Ja. Wobei das zum Beispiel, das habe ich auch gelesen, das ist wohl nicht das Problem, weil die Prostituierten in Polen, jetzt gerade in Polen, wohl hier in Deutschland mehr verdienen. Das heißt, es ist dann eher so, dass die hierhin an die Grenze kommen. Ja, genau. Also klar. An der deutschen Grenze. Aber ich meine trotzdem, es ist ja immer noch an der Grenze und dann bist du auch wieder in. Also genau. Eigentlich, wir bräuchten einen EU-Standard. Ja, aber, genau, wir bräuchten eigentlich, und das ist eigentlich ein guter Punkt, wir bräuchten einen EU-Standard. Und da ist es schon wieder mit CETA und TTIP. Das heißt, unsere Prostituierten müssen Chlorhühnchen essen und müssen nach amerikanischen Standards bezahlt werden, nicht mit uns. So, ja. Mit der Queen-Speak-Partei. Wie ist das in Amerika eigentlich? Ich guck mal nach Amerika nebenbei. Redet ihr mal über Prostituierten? Ich such mal ganz kurz nach amerikanischen Prostituierten und bin in einer halben Stunde wieder da. Mach das Mikro aus. So lange. Also nochmal zu dem Punkt, oder was ist mit anderen? Ich denke, dass die Prostitution, ich habe auch ein sehr indifferentes Verhältnis dazu, wenn ich ehrlich bin. Ich habe früher, als ich in Bonn gewohnt habe, am Ende nicht Ei, da fährt man immer am Straßenstrich vorbei, wenn man zum Supermarkt fährt. Und man sieht dann halt auch die leichten Ladies an der Straße stehen. Und die extrem gefährlich anmutenden Zuhälter. No? Zuhälter, genau. Daneben. Und wenn ich sage, ich bin nicht bereit dazu, für sexuellen Kontakt oder körperliche Nähe zu zahlen, meine ich nicht im Sinne von, ich bin nicht bereit, weil das ist mir auch zu teuer. Nur, also wenn ich es umsonst bekommen würde, dann okay. No? Oder wenn ich wenigstens so ein Sitzen. Oder wenigstens so einen Sunnyfair-Gutschein bekommen würde, den ich dann einladen. Ja, das wäre nicht das Problem. Es wäre besser, wenn du sie zumindest einlösen könntest. Keine Ahnung, irgendwie vorher irgendwie Surveys hier, eine Beefy und eine Cola, dann später noch da hinten rum. Andersrum. Das ist gar nicht so schlecht. Das wäre doch auch mal wieder eine Idee. Und dann staatlich fördern. Oder einfach, oder du kriegst Briefmarken von denen. Versteht ihr? Einfach, dass du, ja, du kriegst quasi dein, du kriegst einfach anstatt Sanifair-Bons, kriegst du wirklich staatlich geförderte Briefmarken von denen, damit du auch wieder mehr Briefe schickst und auch Post, die Post wieder gefördert wird. Dann schließt sich der Kreis. Dann kommen wieder die Reichsbürger, die sagen, wie kann ich jetzt das Briefporto sparen, indem ich die Postleitzahl-Lizenz nicht zahle? Ne, die würden das ja dann noch gar nicht anerkennen. Die wollen ja sagen, hey, die so eine Euro-Briefmarke bringt mir überhaupt nichts. Genau. Ne? Ich hab dir auch Reichsmark-Briefmarken. Genau. Okay, aber weg dann von dem Thema Reichsbürger und Prostituierte, der Podcast für alle, Creepspeak. Hinzu, ja, wie sieht's mit euch aus? Wie ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr? Es geht ja bei Prostituierten und bei Freiern wirklich erstmal. Ja, hast du jetzt gerade echt gesagt, so, okay, weg von Prostitution. Was sagt ihr eigentlich zu Prostitution? Nein. Weg von Gags über Prostitution, um ganz kurz einmal so einen kleinen Wrap-up zu dem Thema zu machen. Zu sagen, wie ist noch so eine persönliche Meinung, eure persönliche Note? Was glaubt ihr, wie es besser wird? Genau, wir hatten ja eben angefangen mit, es gibt zwei Sachen, die man machen kann. Erstens, man verbietet es oder, wie wir jetzt gesprochen haben, man hat so eine vielleicht staatlich geförderte Funktion oder eine Berufsebene, einen staatlich geförderten Beruf oder einfach einen wirklich staatlich gesicherten Beruf, um diesen Mittelsmann, den Zuhälter aus dem Spiel zu bekommen. Es ist ja eigentlich der faulste Beruf, den man haben kann, oder? Ja, aber vermutlich beides treibt es irgendwie noch tiefer in die Scheiße. Dadurch irgendwie, wenn du es komplett verbietest, ist klar, dass es sich meiner Meinung nach noch viel mehr ausbreitet, weil irgendwie dadurch wird es, glaube ich, naja, attraktiver ist mit Quatsch, aber du hast halt jetzt vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen Kontrolle, genau, dass du dann völlig verlierst, Ich denke, dass den Punkt, das haben wir ja quasi eigentlich, das ist ja schon ausgeschlossen. Also komplettes Verbot ist völliger Schwachsinn, ist auch überhaupt nicht umsetzbar, also allein schwarzmarkttechnisch. Und ich denke, die große Problematik, die ich sehe bei so einer, einer Regulation staatlich irgendwie, Förderung, wie du so schön gesagt hast, und Legalisierung. Vielleicht auch schon auf Berufsmessen anbieten. Genau, auf Berufsmessen. Dann gehen auch wieder mehr Schüler zu den Berufsmessen, wenn sie wissen, ist overrated, mittlere Reife, warum nicht direkt volle Reife? Ja. was soll ich sagen? Nee, also genau, ich sehe zwei große Probleme. Das erste ist natürlich, dass es natürlich ein super verflochtenes, verkrustetes Geschwür auf den christlichen deutschen Grundwerten. Nein, wir haben natürlich eine riesen, das ist ja total etabliert. Also der ganze Rotlicht Wirtschaftssektor und auch der entsprechende Drogen-, Menschen-, Waffenhandel, der da noch mit hinten dran, das ist ja so ein gewisser Rattenschwanz. Immer die gleichen, ne? Genau. Und das ist das eine. Und das andere ist, denke ich, einfach ist natürlich das wird einfach nicht machbar sein, solange wir eine rot-schwarze Regierung haben. Also wenn wir uns da Richtung breites Grün-Rot, wie heißt es nochmal? Rot-Rot-Links, Rot-Rot-Grün. Gemüsebrühe. War es nicht genau, R2G? R2D2 ist das, glaube ich. Genau, R2G2. Solange wir kein R2D2 haben, wird das ja sowieso nicht passieren. Also weil mit irgendwas CSU, CDU relateden, wobei ich weiß nicht, wie der Tauber, vielleicht ist der da ein bisschen liberaler eingestellt, keine Ahnung. Ich glaube, der ist einer, der steckt auch gerne einen dabei. Weg, oder? Ja. Der geht auch mal da zum Schreien und sagt, gebt mir eure süßeste und größte Maus, die ihr habt, Herr Zuhälter. Der alte Bemser. Also, um das kurz so zusammenzufassen. Ruben sagt, ich denke, so wie es momentan ist, ist schon so der beste mögliche Zustand. Also quasi die Leibnizer. Das ist wieder Creamspeak, ne? Luring 17-Year-Olds into the Podcast und dann einfach so Worte in den Mund legen. So. Und jetzt rechtfertige mal das gegenüber deinem Arbeitgeber, der jetzt die ganze Zeit schon am Mithören ist. Die Leibnizsche Antwort auf die TODC-Frage, warum lässt Gott das ganze Leid zu, ist ja mehr oder weniger, dass wir schon in der Welt leben, also in der besten Welt leben, die es gäbe. Ne? So. Und das wäre ja dann quasi, und das jetzt mal ganz realistisch, also was soll groß passieren? Wenn wir verbieten, wird es schlimmer. Wenn wir es komplett legalisieren, wird es vielleicht auch schlimmer. Ich wollte nur nochmal, das war ja meine Frage. Du wolltest nur einfach nochmal dich wieder weg von dem Thema bewegen und irgendwie so einen philosophischen Halbsatz da rein. Ich wollte nur einmal sagen, dass ich da mal ein Seminar besucht habe vor 10 Jahren. Nein, es ist ja wirklich das, dass man sagt, wir leben jetzt schon in der bestmöglichen Umgangsweise mit dem Thema Prostitution bei uns. Ja, also was heißt bestmöglich? Ich glaube, durch das Attribut bestmöglich zu diesem Zeitpunkt vielleicht. Ne? Da bist du wieder bei Determinismus. Ja. Aber ne, das, ich glaube einfach, dass wir können jetzt nicht von einem Tag auf andere das ganze System einfach so umkrempeln und and then it's happy fun time for all the prostitutes, sondern es wird einfach noch Jahrzehnte dauern, bis wir an einem Punkt sind, falls wir an diesen Punkt irgendwie kommen, wo man eben sagt, okay, das ist ein anerkannter Beruf, wie jeder andere auch, und natürlich hast du eine Sozialversicherungsnummer und zahlst ganz normal Steuern oder so, weißt du? Ja, das und du musst halt keine Angst davor haben, dass du in den Zwang gerätst und wenn du sagst, genau, ich möchte raus, dass dir irgendein Zuhälter, ne, zu nahe, ja, rückt. Genau. Und ich fände es auch ganz schön, wenn man denkt, dass man dann auch streiken kann. Also im Puff, ja, sind dann die ganzen Prostituierten auf Streik und dann kommen die Streikbrecher mit Bussen an und das sind dann andere Prostituierte, die dann quasi. Da bist du ja schon fast wieder in der Antike mit, Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Theater, welches Stück das war. Ruben, übernehmen Sie. Ja, ich habe kein Abitur. Noch nicht oder nicht angestrebt? Sowohl als auch. Nee, nein. Geht ja auch schlecht, gerade mit der Ausbildung, dass ich noch ein Abitur, doch geht theoretisch schon, aber. Ach so, okay. Nein. Hätte man sich damals ein bisschen mehr angestrengt zum Beispiel. Ich habe übrigens ein grauenhaftes Abitur. Lysistrata war das natürlich. Schlimmer als ohne. Das, wo die Frauen den Männern den Sex angesagt haben. Also mein Abitur ist so schlecht, dass ich manchmal lüge und auch sage, ich habe gar keinen Schulabschluss. Deswegen ist es einfach zu peinlich irgendwann. Okay, haben wir vielleicht irgendwas Schönes, um das Thema abzuschließen? Wollen wir es irgendwie sagen? Weil es gäbe ja auch noch wirklich das utopische, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass Zuhälter, Mittelsmann raus ist, oder wir haben auf der anderen Seite das komplette Verbot, was natürlich komplett illusorisch wäre, weil es ist ja auch wirklich so, es wird immer Freier geben und solange es die gibt, wird es immer Prostituierte geben und andersherum. Es gibt halt immer Menschen, die nicht in der Lage sind, warum auch immer, ja, eine körperliche, sexuelle Nähe, Beziehung zu führen mit anderen Menschen und darauf angewiesen sind. Denn ich bin selber auch fest davon überzeugt, dass dass das Fehlen von körperlicher Nähe, ja, vielleicht sogar das Fehlen von Sex ab einem gewissen Alter. Nein, ich bin jetzt nicht wieder auf dieser Bandit. Ich wollte ganz sagen. Und damit sind wir wieder bei Creamspeak, der Buddy Pillow Podcast für Sex-Doll-Aficionado. Genau, ich bin fest davon überzeugt, dass man ab 12 Jahren, dass die körperliche, also, dass wirklich eine körperliche Nähe und ja auch eine sexuelle Nähe zu einem anderen Menschen wichtig ist, dass es fehlt und dass man merkt, dass das halt doch Spuren hinterlässt. Und deswegen sage ich, okay, ich habe. Und deswegen sollen sich die ganzen illegalen Prostituierten mal ein bisschen zusammenreißen. Sie, genau, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Ja. Take one for the team. Tut's für euch. Wir sitzen hier alle im gleichen Boot. Die einen liegen halt unten und die anderen sitzen drauf. So ist die. Okay, also schön. Ich glaube, wir sind full circle. Wir halten fest. CSU ab nach Polen, das ganze CSU-Kabinett ab auf den Polenstrich und das breite Gemüsebrühe-Bündnis soll Prostitution endlich gut machen. Und Menschen, Zuhälter mit dem per Schiff nach, weiß ich nicht, Guantanamo? Nee, wohin sollen sie? Ach doch, da ist ja auch noch. Nach was. Guantanamo. Ja. Genau. Also, R2G2 for 2017. Wir hören uns nach der Pause mit Creamspeak, mit Ruben Richthammer, ja, Max Röbel und Peter Sebastian. Tauber. Der Tauber. Der kommt noch gleich vorbei. Bis gleich. So, ihr großen süßen Mäuse. Wir hören uns gleich wieder. Ciao. Herzlich willkommen zurück zu Creamspeak, dem Podcast für Prostituierte und solche, die es werden wollen. Ich wollte eben nochmal ganz kurz, bevor wir die Sex-Ecke schon wieder verlassen, falls wir das tun, ich weiß es nicht, wollte ich noch mal kurz ein bisschen Kultur in die ganze Sache mit reinbringen. Ja? Ich habe eben ganz kurz erwähnt, es gibt ein Stück aus dem antiken griechischen Theater, mir fiel der Titel natürlich nicht ein, und zwar Lysistrata. Und da geht es darum. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist eine Komödie von Aristophanes. Ach so, und der. Ja. Der kennt, man kennt ihn, ne? Ja. Fast so berühmt wie Aischylos. Und ja. Hat er nicht das Batman vs. Superman gedreht? Oder? Genau, ja. Der hat das Star Wars Reboot gemacht. Der hat so angefangen als Schreiber hier für diese ganzen Richterin Salesch Sachen. Ne? Genau. So, und Lenzen und Partner und so ein Kram. Genau, im Abspann habe ich den immer gesehen. Ja. Genau, halt ganz unten. So. Jetzt und der ist irgendwann. Dann halt irgendwann zu diesem RTL kurz vor 12. Wie ist das? 5 vor 12. RTL 5 vor 12. Und sein Niveau ist 5 vor 12. Genau. Und das ist ein Stück, da geht es darum, dass die griechischen Frauen Also die Ehefrau. Kurz, bevor du anfängst, kurz ein bisschen nochmal klassische Musik dafür anmachen. Ja, okay. Klassische griechische Musik. Spielen wir einfach ein. Also hier, Tzatziki. Nee, jetzt kommt klassische Musik. Klick. Okay. Ja, Sitaki. So, klassischer Sitaki. In B minor vor Oboe. Es geht darum, dass die griechischen Ehefrauen, die sind sehr frustriert damit, dass ihre Männer einfach nicht aufhören können, den Peloponnesischen Krieg zu führen und beschließen dann in einer Konferenz, angeführt von der Protagonistin Lysistrata, beschließen quasi den Männern mit Sexstreik und Sexentzug zu drohen, bis sie einfach aufhören, sich gegenseitig zu bekriegen und dumme Kriegsentscheidungen zu treffen. Und es dauert natürlich ein bisschen, bis Lysistrata alle Frauen überzeugt hat, aber sie willigen letzten Endes ein und dass diese Konferenz endet mehr oder weniger in einem großen Schwur, wo sie sagen, ja, wir entziehen uns also allen sexuellen Vergnügen und irgendwie, ja, versuchen unsere Männer dadurch dazu zu bewegen, irgendwie mit dem Krieg aufzuhören. Und ich zitiere jetzt ganz kurz von Wikipedia. It is a long and detailed oath in which the women abjure all their sexual pleasures, including the lioness on the cheese grater. Also, ich übersetze, ja. Also, die Frauen schwören allen sexuellen Vergnügen ab, inklusive sogar, und das muss man jetzt mal betonen und festhalten, der Löwin auf der Käsereibe, was scheinbar eine gängige Sexposition im griechischen Kamasutra war. Ich habe mal kurz for research purposes nachgeguckt. Scheint so was Ähnliches zu sein wie Doggy Style. Also. Macht doch Sinn, ich glaube, so fühlt es sich auch an. Ich glaube, so ungefähr fühlt es sich auch an, genau. Dann passieren noch weitere Sachen. Dann kommt noch eine Szene, wo ein sie schließen sich irgendwie auf der Akropolis ein oder so. Und es kommt eine Szene, wo irgendwie ein Magister ankommt und quasi die Polizei mitbringt und irgendwie die da rausräuchern will. Und er hat dann so einen Monolog. Das fand ich auch einen sehr schönen Satz. He reflects on the hysterical nature of women, their devotion to wine, promiscuous sex and exotic cults. But above all, he blames men for poor supervision of their women folk. Also, and above damals, anything else, he demands Lion on the Cheese Grater now. Lion is on the Cheese Grater now. Genau. Also, damals, als die griechisch-deutsche Leitkultur noch intakt war, war alles noch gut im griechischen Theater. Ja. Haben wir auch wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt bei Creamspeak. Geht mehr ins Theater. Euer Sex- und Geschichtspodcast. Wir müssen vielleicht übrigens noch kurz nach kurzer Nachbesprechung in der Pause sagen, unsere Position zur Prostitution endet nicht nur mit dem eben Gesagten, sondern wir sind uns natürlich im Klaren darüber, dass die ganzen Freier nicht alle total liebe, coole Mathe-Nerds sind, die es einfach nicht geschafft haben auf der Party mal und wollen alle nur schmusen. Nee, es ist schon klar, dass es auch einige Männer gibt, die gerade aus diesem Machtverhältnis, ich habe dich bezahlt und habe Macht über dich, ne, also eine ganz eklige Art der Perversion und ne, entwickeln und auch genau das wollen und es ihnen nicht nur darum geht zu sagen, hey du, ich möchte jetzt aber auch mal wieder in den Arm genommen werden. Wir sind uns schon im Klaren darüber, dass es das auch gibt, wenn auch wahrscheinlich nur sehr gering. Also aber ich meine, guck mal, also dafür sind ja dann auch die Zuhälter da, weißt du? Also die passen ja dann auf, dass die Freier die Frauen nicht misshandeln. Das ist ja die Aufgabe der Zuhälter, das müssen die da selber machen. Oder gibt es dafür mittlerweile auch so ein Startup, ja. So eine App? Gibt es da so eine App für Go. So rate your prostitute, your genau. Uber is here. Ja, genau. Ja, genau. Schön, okay. Ja, meine Prostituierte hat die ganze Zeit nur dabei geraucht und hat sich auch über meinen kleinen Penis lustig gemacht. Und nächste Woche zu Gast bei Creamspeak, Alice Schwarzer redet mit uns über Lioness on the Cheese Grater. Ja, alles Schwarzer, die Löwin auf der Käsereibe. Genau. Boah, das wäre doch eine schöne Biografie. Was ja wenig Leute wissen, ne? Also aka Lioness on a Cheese Grater, redet mit uns über Prostitution. Und Alice Schwarzer klärt auf. Genau, an dieser Stelle, Stichwort redet mit uns. Haben wir eigentlich einen Hörerbrief diese Woche wieder? Nein, diese Woche haben wir keinen Hörerbrief, wir haben nur einen Hörer, nämlich den Ruben. Oh. Und ich glaube, der hat auch nur zweimal reingehört und hat sich gedacht, jetzt habe ich aber auch mal Lust, auch was zu sagen. Oh, okay, ja. Alles klar. Gut, Alter, dann wir halten nichtsdestotrotz fest, wenn ihr auch eure Fragen zu griechischen Sexpositionen habt und oder fragt, wie schnell, wie oft, wie viel Steuern, Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns. Wenn ihr über einen Berufswechsel nachdenkt. Genau, genau. Wir würden uns anbieten. Wie ist die Umschulung? Ja. Wir sind auch eher Quereinsteiger im ganzen Prostitutions- und genau. Sexbusiness, aber dafür lernen wir schnell und wir sind super lieb und kommen auch mal zum Kuscheln. Wie viel kostet es, sich in das von Flixbus Adelsgeschlecht einzukaufen? Darf ich eine Liebesbeziehung mit einem Computer anfangen? Genau. Für die softeren Sachen brauchst du dann ja auch praktisch überhaupt nicht ins Bordell gehen. Dafür genau. kannst du auch erstmal für den Anfang die Lena benutzen, um zu gucken, wie es überhaupt so läuft und vielleicht ein bisschen einzugrooven in diese Richtung. Und vielleicht wird ja mehr daraus. Also, ich weiß nicht, also, was wir bisher geschrieben haben, ich sag mal, gut. Ich würde auch sagen, nicht? Macht Lust auf mehr. She offered me 10% off on my next ride, so you could say things are getting pretty serious. Ja, ich weiß nicht. Es wird halt nur ein bisschen scheiße, wenn die Hochzeit irgendwie, keine Ahnung, an der Autobahnraststätte stattfindet und die Lena und die Eltern der Braut digital sind. 46.000 Surveys-Bongs mitbringt, um irgendwie, keine Ahnung, genau, Beefy, das große, um die große Beefy, die große Karazza-Torte von der Autobahnraststätte. So. Ja, wunderbar. Nein, schreibt uns eure Fragen. Genau, eure philosophischen eure Lieblingsstellung. Schreibt uns unsere Lieblings, eure Lieblings. Ja, zum Beispiel, genau. Meine Lieblingsstellung ist: Der Slave versteckt den Truthahn. So, wer wissen möchte, was das ist, hört das nächste Mal wieder rein. Vielleicht machen wir auch gleich mal einen kleinen Periscope-Stream mit unseren Lieblingsstellungen. Genau. Und überlegen uns wir führen unsere Lieblingsvorstellungen mit zwei Apfelsinen und einem abgelaufenen. Einer abgelaufenen eine Tuba Bepanthen vor. Und einer abgelaufenen Tuba vor. genau. So, was haben wir denn noch alles auf der Liste stehen? Ich habe hier tatsächlich hier noch Kinderehe drin gehabt, war diese Woche auch. Wollen wir nicht über schönere Dinge reden? Jesus Grab wird aufgemacht in Jerusalem. Genau, wir haben schon darüber geredet, Jesus Grab wird aufgemacht und jetzt wollen sie jetzt endlich mal gucken, ob er jetzt da ist oder nicht, ob er gegen den Himmel aufgefahren ist oder ob er alle verarscht hat und seit 2000 Jahren da drin sitzt und sich denkt, ich habe hier so einen Huffpost-Artikel stehen. Diese fünf Archäologen öffneten Jesus Grabkammer. What happened next will blow your mind. Genau. Dieser Sohn Gottes hat 10.000 Millionen im Lotto gewonnen und zeigt seinem Chef den Stinkefinger, also Gott. Und Diese von Jesus haut your genau. Penis. Dieser komische Trick lässt dich nach dem Tode auf dem Grab auferstehen. Ja. Pathologen hassen ihn. Du möchtest auch ein eigenes Fest haben? Dieser 2000 Jahre alte Trick, dieser 2000 Jahre alte Mann zeigt dir, wie du innerhalb von 2000 Jahren 15 Kilo verlieren kannst. Komischer Zaubertrick lässt Wasser zu Wein verwandeln. Römer hassen ihn. Okay. Also, nein, es ist tatsächlich ein ongoing process. Der Großmeister aller Street-Illusionisten packt aus. Kann er wirklich auf Wasser gehen? Er verrät alle Tricks das nächste Mal. Okay, wir haben den Witz totgeritten, es tut mir leid. Ja. Genau, also, wir folgende Situation, es ist immer noch nicht durch, der Prozess. Also sie sind noch dabei, das ganze Ding irgendwie mehr oder weniger auszuheben, aber hier steht auf jeden Fall, die Grabkammer war mindestens seit dem Jahr 1555 nicht mehr geöffnet worden und es liegt quasi eine schwere Marmorplatte drauf. Und die Marmorplatte wurde jetzt wohl beiseite geschoben und zur Überraschung der Forscher war jetzt die Grabkammer noch gar nicht leer, sondern die sind auf eine zweite Marmorplatte gestoßen. Und das geht immer so weiter. Bis genau. Und das ist die Matroschka-Puppe unter den Grabkammern. Wahrscheinlich dann irgendwann ist da so ein kleiner Touchscreen und dann your sweaty fingers didn't irgendwie so. You got pranked, genau. Und dann irgendwann steht da so, never gonna let you go. Und ich glaub, das ist einfach nur das älteste Unboxing-Video aller Zeiten, das er gemacht hat. Wahrscheinlich, genau. Jesus Unboxing, Sie haben jetzt PewDiePie engagiert, damit der Traffic erhöht wird. Genau. Um die junge Zuschauerschaft auch zu ködern. Es ist einfach nur die Loot Crate Dezember Christmas Jesus Edition. Sehr gut, genau. Marketing-Stunt. Also meine Idee, das habe ich eben auch schon gesagt, ist, die wissen jetzt, dass da irgendwas drin ist oder nicht. Also die wissen, dass da vielleicht Jesus drin liegt. Und jetzt versuchen alle möglichen Religionen und Vertreter der Religion heimlich in der Nacht dort Leichen reinzubringen und zu beweisen, dass, also so alte Skelette, ne? Und ich glaube, wenn die das Ding aufmachen. Jesus? Oh mein Gott. Genau. Und Hitler? Und, yes! Und einfach alles, was da drin ist. Und also alles, was man reinpacken kann. Und wenn ich es aufmache, liegen da einfach 500 Leichen drin. Also, ja, und der IS nur so, wir waren. Genau, IS bekennt sich. We killed Jesus, you guys. Aha, das ist jetzt unsere Religion. Boah, genau. Das ist ja auch gut. Andere Nachrichten. Du hast die ganzen Nachrichten, hau raus. Die seriöseste Quelle, ich bin mir gerne auf weiß.huffingtonpost.buzzfeed.com. Nein, ich bin gerade tatsächlich auf der Seite vom Schweizer Blick. Also es ist quasi so ein bisschen die Schweizer Bild, würde ich mal so behaupten. Blick.ch, Jesus, Grabkammer. Andere Spartenmeldung von Blick.ch ist: Halleluja, Pornostar wird Buddhistin und angelt sich Millionär. Und aber auch schön finde ich auch, das ist vielversprechend: Schweizer bringt erste Frauenschokolade auf den Markt. Beruhigend harmonisierend gegen Unterleibbeschwerden. Wahrscheinlich auch gegen Hysterie und andere Frauenprobleme. Ja. Und in der Verpackung ist immer jedes Mal eine andere Stellung. Ja, genau. Wenn man aufmacht, wie in so einer Cornflakes-Packung mit kleinen Figuren. Ach ja. Die hat noch etwa so die Verpackung wie diese Rittersport-Edition. Ja, yeah, genau. Lioness on a Cheese Grater. Mit echtem Cheese und echten Löwinnen. mit echten Nashorn. Mit echten Nashorn-Staub. So, ja, Staub. Haben wir noch was? Ja, wie nennt man das? Ich bin am Wochenende unterwegs gewesen abends und ich bin mit meinem Hund gegangen und ich bin dann irgendwie in so. Du bist wieder nicht ins Pascha reingekommen, da musst du. Ja, und wieder nicht, weil ich meinen Hund dabei hatte. Und, auf jeden Fall, ich gehe über die Straße und merke auf einmal, dass ich so verfolgt werde. Und ich wurde nicht verfolgt, so parallel gesellte sich zu mir oder ich gesellte mich zu denen so eine Gruppe türkischer Jugendlicher. Und ich ging dann halt mit meinem Hund. Du kommst schon wieder an. Da war dann wieder eine Gruppe orientalisch aussehender junger Männer, die hatten Handfeuerwaffen dabei. Und Stahlketten, die geschwungen haben. Und auf jeden Fall ging ich dann mit denen mit und ich guckte dann auch mal so nach rechts und die zu mir und es sah so aus, als würden wir so richtig als Gang, ne? So genau, mit dem Hund und der Hund einfach vorne. So. Genau, und ich ging dann eben her. Und ich habe halt so einen kleinen Jack Russell Terrier und keinen besonders eindrucksvollen Hund. Und die guckt mich dann halt an und meinte so, oh ja, entschuldige, ich meine so, ey, nee, ist alles okay, du. Jungs, in die Kamera gucken davon. Und ich meine so, nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es so aussieht, als wäre ich mit ein paar Jungs unterwegs. Und ein paar von denen lachten dann so, ja, haha. Und der eine guckte total ernst und ich dachte, ah shit, der denkt jetzt bestimmt, ich habe irgendeinen Homo-Gag gerissen. So, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Leute sehen, dass ich mit so ein paar süßen türkischen Boys unterwegs bin. Und der guckte echt böse und ich bin dann auch abgezweigt und in eine dunkle Seitengasse gegangen, was vielleicht nicht das Klügste war, aber die waren total nett und sind lachend weitergegangen und dachten sich, was war das für ein Creep? Zum Glück ist der weg. Aber auch ein süßer Kerl. Naja, das war meine Geschichte aus der letzten Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Zweiter zum türkischen Flüchtlingsdeal. Nicht der türkische Flüchtlingsdeal. Die Türkei hat damit angefangen, die letzte. Genau, Türkei hat gar keine mehr Leute, die sie verhaften können. Sie wollen jetzt die deutschen Flüchtlinge zurückhaben, damit sie einfach. Damit die Gefängnisse nicht so voll sind. Genau. Es erscheint ein bisschen so. Also die letzte freie Zeitung. Bisschen verlaufen in der Metapher. Ja. Passiert, kommt vor. Darf ich jetzt weitermachen? Also ja, wirklich jetzt mal rum. Du kommst hier in unseren Podcast, ja, aus dem Ausland, ja. Und theoretisch bin ich ein Twitter-Flüchtling. Ja, weißt du, die Flüchtlinge kommen in unseren Podcast. Jetzt, wo du meinst jetzt, wo Wein gecancelt wird, ist Twitter next und du suchst ja schon mal die nächste Anlaufstelle. Es ist eigentlich auch so. Ich bin da einfach auf dieses Integrationsangebot reingefallen. Ich hätte das irgendwie mal inseriert und habe ich gedacht, gut. Maschu von Creamspeak. Hey Ruben, wir haben gesehen, deine Flixbus-Buchungshistory zeigt an. Ja, okay. Spaß jetzt mal beiseite. Also Prostitution und diese ganzen Shenanigans, das ist ja alles schön und gut und sehr lustig und Kinderehe und Pädophilie, ja. Aber jetzt mal was, wo es wirklich nichts zu lachen gibt, nämlich die Situation in der Türkei. So, ernste Gesichter. So, kann aber wieder keiner sehen. Ihr habt das mit dem Podcast immer noch nicht gerafft, Jungs, ne? Man kann uns nicht sehen, das ist rein Audio hier. Man fühlt die Vibes. Also. Man kann uns weinen sehen, hören, fühlen. So, genau, in der Türkei wurde die Cumhuriyet jetzt überfallen. Okay, endlich sagt mal jemand. Ich habe mich die ganze Zeit. Cumhuriyet, Cumhuriyet. Ich habe jetzt die ganze Zeit drauf gewartet. Cumhuriyet. Endlich jemand drauf. Cumhuriyet. Okay, Cumhuriyet. Ich weiß es nicht, es kann auch Cumhuriyet sein. Eine sehr deutsche Aussprache. Ich glaube, es ist Cumhuriyet, weil ich glaube, also jetzt meine begrenzte türkische Kenntnisse bei mir, aber ich glaube tatsächlich, das C ist immer J oder so, wenn dieses kleine der Kringel drunter ist. Und ich glaube, sonst ist tatsächlich Cumhuriyet. Okay. Das hast du schön gesagt. Kumpel. Bisschen heiß gemacht. Mhm. So, da wurde geschlossen und die Türkei wandert jetzt momentan mehr und mehr ab und wird zu einem riesigen Fun- und Spaßparadies für Faschisten. Ja, was machen wir? Was machen wir als alte Deutsche, die immer und immer wieder lernen mussten, wie das so ist, wenn das genau so losgeht mit Notstandsgesetze, Zeitungen schließen, Leute mit komischen Oberlippenbärten kommen an die Macht. Die Kurden werden geblamed. Ich meine, das werden sie schon länger, aber ne, so noch mehr denn je. Ja. Ja, schwierig. Ist eine doofe Situation. Vor allen Dingen ist es ja auch so ein. Das ist jetzt schon eine doofe Situation. Ne? Ich meine, könnte schöner sein, aber ist jetzt halt einfach doof. Und jetzt sitzen wir halt hier. Nein, aber es ist tatsächlich. Also ich meine, ich finde es halt interessant, wenn man sich über. Also, was die Frage wäre im Grunde, man steckt ja nicht drin. Anders als bei der Prostitution. Man steckt ja nicht drin. Die Frage ist, welche Möglichkeiten haben wir jetzt als Deutsche, als deutsche Podcaster, welche Möglichkeiten haben wir, die türkische Demokratie zu retten? Weil, also so der freundlich gemeinte Advice unserer Bundesregierung geht den Türken ja herzlich eigentlich am Arsch vorbei. Also den, ne? Es wird genau. Jetzt sogar noch danach gefragt, wie es denn jetzt mit dem EU-Beitritt aussieht. Und es wurde abgestimmt über die Todesstrafe, aber es ist nur nichts raus, oder? Ich glaube, war nicht sogar der irgendwie die Ansage, es ist eigentlich scheißegal, wie wir abstimmen, wir führen es so oder so ein, war es nicht so eine Geschichte? Ja, wurde das nicht dem Parlament überlassen? Irgendwie? Ich weiß es nicht. Ja, es wurde jetzt im Parlament abgestimmt, soweit ich weiß. Ja, aber was ist denn rausgekommen? Ja, das wollte ich auch wissen. Ich habe nämlich nichts mehr gefunden. Türkei, Todesstrafe. Ach, einfach auf Wikipedia gucken, ob es mittlerweile erlaubt ist oder nicht. Und so kriegt man es dann. Todesstrafe.de. Das ist Informationsmagazin zum Thema. Warum habe ich mir die nicht gesichert? Ja, ist echt so, ne? Zitat des Tages. Ich lehne die Todesstrafe ab, grundsätzlich und bei jedermann. Wer hat das gesagt? Gandhi. Hoover. Gerhard Schröder. tja, ich weiß nicht genau. Nee, das ist, ich glaube, die Seite ist seit 2004 offline. Ach, hier, guck mal, hier ist ein Überblick darüber, wo Todesstrafe herrscht und wo nicht. Ja, wollen wir raten? Du sagst immer ein Land und wir raten, ob es da Todesstrafe gibt oder nicht. Okay, ich weiß nicht, ob die Seite aktuell ist. Also keine Haftung für die Information, aber ja. Saarland. Afghanistan. Türkei. Afghanistan. Nein. Ich sag ja. Ja. Albanien. Yes! Albanien, nein. Richtig. Bolivien. Ja, du musst gleichzeitig mit mir sagen. Ja, nein. Also ja, aber nein. Also, ja, jetzt schon mal für den Bolivien steht tatsächlich nein / ja. Was auch immer das heißt. Wo denn? Nein. Ja, oh. Eben, genau. Bolivien. Bei wem? Myanmar. Myanmar. Boah, die haben ja. Ja, ja, ist richtig. Österreich. Vielleicht soll ich zu wetten, dass damit gehen. Österreich. The answer is not what you think. Österreich. Nein, ach Quatsch, als würden die Österreicher eine Exekution hinkriegen. Die kriegen ja noch nicht mal ihre Bundespräsidentenwahl. Also, soweit das ich weiß, musst du ja als EU-Beitrittsland, darfst du die Todesstrafe, glaube ich, nicht haben. Ich habe ja eigentlich mal, ich finde es ja immer komisch, dass die USA einfach ganz offen die Todesstrafe hat und Best Buddy mit uns ist und nie jemand darüber redet. Also, wenn man sagt, okay, die Türkei darf die nicht haben, aber es ist vollkommen okay, wenn wir mit CETA und TTIP ankommen und wenn die importieren ihre Todesstrafe. Ja, also genau. Ne, nur mal so, also so von wegen, also wenn dann messen mit zweierlei Maß und so, genau. Genau, aber weiter mit dem tollen Todesstrafenquiz. Ihr könnt da draußen mitraten und sagen, wie viel ihr richtig gehabt habt und dann schicken wir euch einen Strick. Namibia. Namibia. Ja. Nein. Racist. Ach, was der da unten macht. Kirgisistan. Trick question, das Land gibt's nicht. Das hast du dir ausgedacht. Genau. Richtig, weiter. Ja, okay, ich glaube fast, das wird wahrscheinlich, das, ja, ich glaube, wir stoppen das an dieser Stelle, weil das wird makaber und ach, ist das so, jetzt wird's langsam makaber. Wenn wir jetzt noch 5 Minuten weitermachen, dann wird's makaber. Und das offenbart auch zu viele Unkenntnis, zu viele Wissenslücken. Hab ich nicht alles richtig geraten? Habt ihr denn, ihr seid alle dritter Sieger. Das sind die Besten. Genau. Habt ihr eigentlich gesehen, andere. Die Zeit hat momentan einen US-Wahl ja, so einen kleinen ich habe sogar schon gewählt. Ich auch. Wen hast du gewählt? Ich habe Anthony Weiner. Anthony Weiner habe ich gewählt. Nee, den kann man nicht wählen. Du musst jetzt sagen, dass du Trump gewählt hast. Ich habe Clinton gewählt. The good old Donald. Claro. Ja. Da haben die aber um Spaß drauf, muss man auch sagen, die sind aber auch wieder, das ist also sehr wie, ja, egal. Nevermind. Habt ihr gesehen, dass also man kann quasi dort, man kann dort abstimmen und dann wird quasi für jedes Land angezeigt. Das ist, das läuft übrigens relativ 1:1 mit den Ländern, wo es die Todesstrafe gibt. Ja. Nein, so schlimm ist es nicht. Komisch. Aber Frankreich hat 70% für Trump gewählt. Ja, aber ohne Spaß, ich meine, wie viele Franzosen gehen auf Zeit.de, ne? Muss man sich also du meinst, es waren vielleicht 10 und die waren alle eher... Es waren die Putin-Trolle, waren das alle. Ah, der, Weißrussland, ja, haben wir Russland. Die Russische auch. Föderation hat auch 70. Ah, sind alle bei Trump. 60. Alle bei Trump, ja klar. Ja. Ist ja klar, ne? Ist ja klar, ist ja klar. Ja, spannende Statistik bei Creamspeak. Haben wir noch irgendwelche anderen Stories? Ich habe hier Slug spotted with cigarette in East London. Genau, es wird eine Schnecke mit Zigarette. Smoking, not really a laughing matter, is it? Ja. Yes, it is. Wir haben also, noch nicht wir haben rauchende Folge Zigaretten. Und genau. Das war, mehr steht da auch gar nicht. Was haben wir noch? Hast du noch was? Hast du dir was ausgedacht? Irgendwas, was du schon immer wissen wolltest, wo du schon immer drüber reden wolltest und Leute hören dir zu und du denkst dir, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Und jetzt deine 15. Die Oma, also ich möchte die Oma grüßen. Die, genau. Hallo Oma. Tim Wiese hat sein Wrestling-Debüt gefeiert. Habt ihr das gesehen? Ja. Nee, Tim hab ich nicht gesehen. The Machine. Wie aber ich bin ja... ja, es war, ich konnte dem auch nicht so viel abgewinnen. Ich hab das Gefühl, dass das deutsche Wrestling irgendwie nicht so spektakulär ist wie das amerikanische. Und selbst das finde ich nicht so spannend. Was haben wir ja noch? Mummified Poop reveals ancient sloth ate Mormon tea and saltbush. Oh, und ich habe hier noch, kennt ihr mal diese kleinen, die auch teilweise auf tatsächlich sehr seriösen Websites trotzdem unten drin sind, diese random Ads mit More from the Web und dann sind da einfach so super bogus Artikelvorschläge, zum Beispiel sowas wie 10 Celebs you had no idea were Muslim und dann einfach so ein Bild von Emma Watson in einem Hijab. Ich find's immer gut, wenn die Bilder in manchen Artikeln die gleichen sind. Also zum Beispiel 10 Gründe, warum Frauen die schlechteren Menschen sind und mit einem Hintern von einer Frau und dann daneben 10 Frauen, von denen ihr nie geglaubt hättet, was für sich das hier hintern haben. Genau, und dann ein Bild dabei. Und am besten finde ich 10 Celebrities, die sehr hässliche Kinder waren. Kommt bei mir auch immer. Ich weiß nicht, was mir meine Werbung sagen wollte. Ich habe es ja das letzte Mal oder vorletztes Mal schon versucht herauszubekommen. Was glaubt Google Ads, was ich für ein Typ bin? Aber, frag mal Lena von Flixbus. Ich glaube, die hat die Antworten auf solche Geschichten. Vielleicht muss ich die einfach mal anschreiben. Einfach mal anschreiben. Ja, wenn es jetzt hier so eine Ausspannnummer wird, da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Also das Lena ist ja jetzt irgendwie erstmal meins. Also ich verstehe es nicht. Oh, fuck. Ruben hat so viel satten Unterton, als ob es die Lena jetzt irgendwie nicht geben würde. Und ob die überhaupt auf euch stehen würde, wisst ihr? Ja, ich bin jetzt... Ihr alten Leute. So. Oh, das war jetzt... Das muss jetzt einfach erstmal... Und ja, wie alt ist Lena eigentlich, so als KI? Ja, wie alt ist man in KI-Jahren, wenn es die erste drei Jahre gibt? Is she barely legal? Hot bots are looking for your emails. Aber wie ist das mit Bots? Rechnest du so 1 × 10, 20? So wie in Hundejahren vielleicht mit Bots? Die lernen ja auch viel schneller als wir. Oder in Sekunden? Ruben, sag mal, wie alt glaubst du, wie ist die? Wie alt ist dein Traumgirl, dein Traum-AI-Girl? Komm, Ruben. Ja, ihr könnt mich ja eigentlich hier vorne schon am Stern rauslassen. Das ist echt? Nee, komm, bleib doch noch ein bisschen. Guck mal, wir bringen hier so noch so eine Thermodecke und ein bisschen Ravioli. Ich meine, guck mal, Dex. Ja. Hier, ich hab noch eine. Guck mal, ich hab doch jetzt gerade eine neue Packung Space Cheetos hier. Bleib doch noch ein bisschen. Komm, wir machen noch mal so einen richtig coolen, noch ein bisschen coolen Jungsabend. Weißt du, so Pizza bestellen und voll lange wach bleiben und so. Wenn du jetzt raus willst. Vielleicht Telefon oder E-Mail. Komm, gib uns doch deine E-Mail-Adresse. So komm, bitte. Ja, gut, klar. Weißt du, vielleicht sind wir mal wieder in Not und dann musst du so uns retten kommen oder so. Ich glaube, er würde wahrscheinlich auch noch mal uns retten. Ah, ja, kommen. So, ne? Guck mal, das wäre doch total cool. Gut. Jungs. Ich bin jetzt nicht so aktiv im Internet, also. E-Mail-Adresse, komm jeder hat doch eine, komm schon. Ja. Dex. Ja, okay. Dex. Ich schreib mit, ja. Großes D. Ja, groß, auf jeden Fall. Mhm. Dann? 12.05. Mhm. Punkt. Ist das mit der 05 auch gleich dein Geburtstag? Vielleicht? Also, Punkt Meier. Vielleicht wollen wir dir was schenken oder vielleicht kommen wir vorbei. Ja, nee. Feierst du lädst uns ein? Ja, ich hab, ich hab am 30. Februar Geburtstag. Da gibt's nicht so viel zu feiern. Okay. Ja. Aber wir können ja trotzdem, sagen wir erst, wir halten einfach mal 30. Februar fest. Komm, wir machen das erstmal mit der E-Mail-Adresse und dann, das wird so cool. Ja, okay. Also Dex, dann, und dann Ed? Hier wegwerfmail.de. Ah, okay. Ja, gut. Danke.